Ce 7 juin, c'est le D-Day de l'écologie politique. Der D-Day, der Invasionstag der ökologischen Politik. Seinen Triumph wusste Daniel Cohn-Bendit am Europawahlabend auszukosten. Mit 16,3% der Stimmen, fast so viele wie die Sozialisten, wird der verpönte Führer der 68er, Danilo Rouge, der Rote, auf einmal ernst genommen in Frankreichs Politik. Aus dem Roten ist der grüne Danny geworden. Das Boulevardblatt Le Parisien widmete ihm gleich 9 Seiten inklusive des Titels diese Woche. Und Cohn-Bendit rutscht auf Platz 3 der Hitliste derjenigen, die Nicolas Sarkozy am ehesten Paroli bieten könnten, und wird von 2/5 der Bevölkerung als jemand betrachtet, der eine wichtige Rolle in der künftigen Politik spielen sollte. Dass Nicolas Sarkozy ihn heute empfängt, darf dabei nicht überbewertet werden. Der Präsident spricht üblicherweise nach Wahlen mit den wichtigsten Oppositionellen. Schließlich ist er der Präsident aller Franzosen, und die sollen, so wollte und will es der Präsident, jetzt grüner werden. Mit dem sogenannten Grenelle de l'Environnement, einem Mammuttreffen von Politik, Verbänden und Sozialpartnern, hatte er die ökologische Revolution im Land schon eingeläutet und die Regierung damit begonnen, Umweltschutzmaßnahmen gezielter umzusetzen. Die Vorstellungen des Präsidenten gehen da freilich nur bedingt in die Richtung des Atomkraftgegners Cohn-Bendit. Nous allons devenir leader. Wir werden weltweit führend im Bereich der erneuerbaren Energien werden, so wie wir es bei der Atomkraft schon sind. Es ist nicht entweder erneuerbare oder atomare Energie, sondern wir setzen auf beide. Verkündete Sarkozy beim Besuch eines Umweltunternehmens gerade einmal 2 Tage nach der Europawahl. Atomkraft ja oder nein? Fakt ist, der Erfolg der bunt zusammengewürfelten Ökologiebewegung schärft das grüne Gewissen der Nation. Wir müssen hier in Frankreich Motor der Veränderung werden, deshalb dürfen wir nicht mehr Politik im Sinne klassischer Koalition betreiben. Soll das heißen, dass der grüne Danny auch mit dem konservativen Sarkozy paktiert, der Umwelt zuliebe? Berührungsängste haben beide nicht, aber doch stark abweichende Vorstellungen, nicht nur wenn es um den nächsten Präsidenten der EU-Kommission geht. Denn ab Juli will Cohn-Bendit an einer Mehrheit gegen Sarkozys und Merkels Kandidat Barroso arbeiten. Und davon wird er sich heute wohl auch nicht abbringen lassen. Oder vielleicht doch durch programmatische Zugeständnisse? Auch Frankreichs Regierung gibt vor, weiter als die auf EU-Ebene anvisierten 3x20, das heißt 20% weniger Treibhausgase und weniger Energieverbrauch, 20% erneuerbare Energien gehen zu wollen. Die Grünen fordern 3x30. Auf internationaler Ebene spielt Sarkozy zudem gerne die linke Reformerkarte, indem er ein Umdenken des Kapitalismus und wie neulich bei der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf dann auch eine internationale Umweltbehörde fordert. Et lorsque nous serons parvenus à Copenhague un accord ambitieux sur le climat, il faudra que soit créé alors une véritable organisation mondiale de l'environnement. Nach Abschluss eines internationalen Umweltschutzabkommens Ende des Jahres in Kopenhagen, um die Engagements hoffentlich aller zu überprüfen. Das ist sicher im Sinne Cohn-Bendits. Dass Frankreichs Grüne dennoch keinen Schmusekurs mit der Regierung fahren, beweist die Tatsache, dass sie wie die Kommunisten am kommenden Montag dem Kongress fernbleiben. Nach der Verfassungsänderung wird der Präsident zum ersten Mal eine Rede vor Senatoren und Abgeordneten halten, aber nicht an der anschließenden Debatte teilnehmen. Die Sozialisten gehen hin, ohne das Wort in dieser für sie Scheindebatte zu ergreifen. Ihnen hat es offensichtlich auch die Sprache verschlagen nach dem Wahldebakel. Und was ist mit Danny Le Vert, Danny dem Grünen? Abgesehen einmal davon, dass er keine Ambitionen hat, angeblich, besitzt der im hohen Alter aufschießende Politstar Daniel Cohn-Bendit gar keinen französischen Pass, um nach dem höchsten Amt im Land zu streben. Aber das ließe sich sicher ändern.